Die Herren machen das doch selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie nicht wegtun. Soll ich dann Aufrührer sein? Wohlan! Let's go!